Die Förderinitiative IMC India Meets Classic begrüßt Sie zur ersten Sendung für indisch-klassische Musik. Sind Sie an original indischer Musik interessiert? IMC stellt monatlich Werke indischer Musiker, Raga-CDs, Festival-Reports mit einem Hör- und Leseangebot vor. Auf der Website Ihres Radiosenders oder mit einem Besuch der IMC-Website finden Sie in deutscher und englischer Sprache weitere Infos zu den Musikmeistern, zu indischen Instrumenten, dem Musiksystem Indiens und vorgestellten CD-Titeln. www.imcradio.net imcradio.net Sehr verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, ich heiße Sie herzlich willkommen zur ersten IMC-Sendung für indisch-klassische Musik im Jahre 2006. Mein Name ist Ben Soyker und mit mir wird durch die Sendung führen Lothar Meyer, Produzent und Gründer der Förderinitiative IMC, India Meets Classic, Hamburg. Hallo liebe Freunde der indisch-klassischen Musik. Es freut mich heute besonders, die Inhalte dieses Urfeatures für Sie zu präsentieren. Nach einer intensiven Phase der Vorbereitung geht IMC India Meets Classic nun an den Start mit einem monatlichen Programm. Alle Interpretationen, die wir unseren Hörern und Hörerinnen vorstellen, sind Originalaufnahmen, die in Indien produziert wurden. Auch in den weiteren Sendungen wird IMC India Meets Classic Raga-Werke von indischen Musikmeistern vorstellen, die bei indischen Labels veröffentlicht sind. Indisch-klassische Musik. Was für ein Hörerlebnis ist das für Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer? Wir sind auf Ihr Feedback gespannt. Schreiben Sie uns. Beachten Sie dafür die Hinweise zu unserem Hörertelefon und Internetangebot in dem weiteren Verlauf der Sendung. Nun präsentieren wir Ihnen in der Tradition der indischen Musikkultur passend zur Jahreszeit Frühlingsragas, gespielt von den indischen Musikmeistern Bismillah Khan auf der Chennai, Ravi Shankar Sitar und Zakir Hussain Tabla, begleitet von Sultan Khan Sarangi. Zum Thema Frühlingsragas. Der Begriff Raga ist vielleicht einigen unseren Hörern bereits geläufig. Wofür steht er in dem originär indischen Verständnis? Das Herz der indischen Musik ist der Raga, eine Art Melodieform, die vom Musiker improvisierend dargestellt wird. In Indien definiert man einen Raga als eine Kunstform, in der das Lied, das Bild, die Farben, die Form, die Jahreszeiten, die Stunde und die vollendete Technik der Musikmeister, der virtuos, aufeinandertreffen und dabei ein kompositorisches Ergebnis liefern. Obgleich die indische Musik einen modalen Charakter hat, dürfen Ragas weder missverstanden werden als eine Gestaltungsform, wie man sie in der Musik des mittleren und fernen Westens hört, noch sollten sie fehlinterpretiert werden als Skala, Melodieform per se, Komposition oder Tonart. Insgesamt kann man sagen, dass die westliche Musikkultur nichts Vergleichbares zu bieten hat. Der Gestaltungs- und Handlungsrahmen, das Framework eines Ragas, ist errichtet worden aus der Tradition, der Inspiration und Kreativität der Meistermusiker. Die antiken Sanskrit-Sagen geben dazu folgende Definition. The spirit is a raga. Ranjati iti raga. Das heißt, die Seele ist ein Raga. Im Verständnis eines ästhetischen Empfindens ist der Raga eine Projektion der inneren Seele des Künstlers, eine Manifestation seiner meist tiefgehenden geistigen und emotionalen Empfindungen und seiner Sensibilität zum Ausdruck gebracht durch Klangfarben und Melodien. Der Musiker muss jedem Raga Leben einhauchen, so wie er selbst es entfaltet und gestaltet. Bei aller Improvisation, sie ist etwa 90% der indischen Musik zu eigen, hängt das freie Spiel im hohen Maße von dem Verstehen der Seele und den Nuancierungen dieser Kunst ab. Zur Einstimmung auf das Klangbild eines Ragas hören wir den Frühlingsraga Basant Bahar, die Aufnahme der CD Shadi Kishenayan mit dem indischen Musikmeister Ustad Bismillah Khan stammt aus dem Jahre 1995. Das war der Frühlingsraga Rag Basant Bahar von Bismillah Khan auf der Chennai. Die Aufnahme wurde veröffentlicht bei SCI, Super Cassettes Industries Indien. Ustad Bismillah Khan ist neben der Sängerin M.S. Subbulakshmi und Pandit Ravichankar der einzige Musiker, dem die höchste zivile Auszeichnung Indiens, Bharat Ratna, zuerkannt wurde. Vor allen anderen Musikern wird Bismillah Khan das Verdienst um die heute große Bekanntheit der Chennai als klassisches Instrument zugesprochen. Bismillah Khans Geburtsdatum scheint nicht genau datiert. Aus verschiedenen Quellen kann es beziffert werden zwischen 1916 bis 1917. Er wurde in einem kleinen Dorf nahe Bihar geboren und lernte die Chennai von seinem Onkel Alebuks Vilachattu, der in dem berühmten Viswanath-Tempel von Varanasi spielte. Bismillah Khan brachte die Chennai auf die großen Bühnen der indischen Musik mit einem Konzert, das 1937 zur All India Music Conference in Kolkata stattfand. Dieses Instrument findet man in der westlichen Musikszene so gut wie gar nicht. Können wir unseren Zuhörern das Instrument kurz beschreiben? Die Chennai ist ein Doppelrohrblattinstrument und hat große Ähnlichkeit mit der westlichen Oboe. Ihr kraftvoller, markant näselnder Ton wird von zwei zusammengebundenen Rohrblättern erzeugt, die auf eine bestimmte Weise gespannt zwischen den Lippen gehalten und mit hohem Druck angeblasen werden. Dieses sogenannte Doppelrohrblatt wird auf ein metallenes Anblasrohr aufgesteckt, das seinerseits in einem nach unten hin breiter werdenden, hölzernen Korpus mit Grifflöchern ohne Mechanik steckt. Dieser Korpus wiederum mündet in einen kleinen, sich nach unten weiter öffnenden Metalltrichter. Traditionsgemäß wurde die Chennai zu Hochzeiten in Nordindien gespielt. Sie ist der Counterpart des südindischen Nadaswaram oder ausgesprochen als Nagaswaram. Die Chennai wurde auch verwendet, um in Tempeln zu musizieren. Noch heute ist sie besonders populär in der heiligen Stadt Varanasi, Benares. Die nächsten beiden Frühlingsragas sind der Raga Basant Mukhari, gespielt von Indiens berühmtesten Musiker Pandit Ravi Shankar, Sitar, auf der CD The Doyen of Hindustani Music, veröffentlicht bei Oriental Records USA Indien. Und auf der CD Thornton Beats, gespielt von Ustad Sultan Khan Sarangi und Ustad Zaki Hussein Tabla. Diese beiden herausragenden Musikmeister Indiens stellten wir bereits in unserer Pilotsendung mit dem Musikwerk Surtal etwas ausführlicher vor. Der erste Raga mit Ravi Shankar ist in der Rhythmusstruktur Alap, Jor und Gat in der am weitesten verbreiteten Zählweise Tental. Der zweite Raga auf Thornton Beats wird in der Rhythmik Alap und Ragna im langsamen Tempo Vilambit, Rubaktal, Drut Tental gespielt. Rubak, das sind 7 Schläge in der Abfolge 3 plus 2 plus 2. Noch ein Verständnishinweis zu dem rhythmischen System bei Ragas. Tal oder Tala steht im Raga für die Rhythmik und bedeutet im Sanskrit die Hände zusammenschlagen oder auf den Arm eines anderen schlagen. Im Hindi heißt es Tali. Tental aus unserem Hörbeispiel besteht aus 16 Matras. Das ist die Zähleinheit, den Beats. In 3 Talis, 3 gleich 10. Das Schema ist auf der IMC-Website abgebildet. Thank you. Thank you. Thank you.